Zwei Tage später brachte ein Fuhrmann die Sachen des Fremden, der Harry Haller hieß. Ein sehr schöner Lederkoffer machte ihm einen guten Eindruck und ein großer, flacher Kabinenkoffer schien auf frühere, weite Reisen zu deuten. Wenigstens war er beklebt mit den vergilbten Firmenzetteln von Hotels und Transportgesellschaften verschiedener, auch überseeischer Länder. Dann erschien er selbst und es begann die Zeit, in der ich diesen sonderbaren Mann allmählich kennenlernte. Anfangs tat ich von meiner Seite nichts dazu. Obwohl ich mich für Haller von der ersten Minute an, in der ich ihn sah, interessierte, tat ich in den ersten paar Wochen doch keinen Schritt, um ihn anzutreffen oder ins Gespräch mit ihm zu kommen. Dagegen habe ich allerdings, dies muss ich gestehen, schon von allem Anfang an den Mann ein wenig beobachtet, auch zuweilen während seiner Abwesenheit sein Zimmer betreten und überhaupt aus Neugierde ein klein wenig Spionage getrieben. Über das Äußere des Steppenwolfes habe ich einige Angaben schon gemacht. Er machte durchaus und gleich beim ersten Anblick den Eindruck eines bedeutenden, eines seltenen und ungewöhnlich begabten Menschen. Sein Gesicht war voll Geist und das außerordentlich zart und bewegliche Spiel seiner Züge spiegelt ein interessantes, höchst bewegtes, ungemein zartes und sensibles Seelenleben. Wenn man mit ihm sprach und er, was nicht immer der Fall war, die Grenzen des Konventionellen überschritt und aus seiner Fremdheit heraus persönliche eigene Worte sagte, dann musste unser einer sich ihm ohne weiteres unterordnen. Er hatte mehr gedacht als andere Menschen und hatte in geistigen Angelegenheiten jene beinahe kühle Sachlichkeit, jenes sichere Gedacht haben und Wissen, wie es nur wahrhaft geistige Menschen haben, welchen jeder Ehrgeiz fehlt, welche niemals zu glänzen oder den anderen zu überreden oder recht zu behalten wünschen. Eines solchen Ausspruches, welcher aber nicht einmal ein Ausspruch war, sondern lediglich in einem Blick bestand, erinnere ich mich aus der letzten Zeit seines Hierseins. Da hatte ein berühmter Geschichtsphilosoph und Kulturkritiker, ein Mann von europäischem Namen, einen Vortrag in der Aula angekündigt. Und es war mir gelungen, den Steppenwolf, der erst gar keine Lust dazu hatte, zum Besuch des Vortrags zu überreden. Wir gingen zusammen hin und saßen im Hörsaal nebeneinander. Als der Redner seine Kanzel bestieg und seine Ansprache begann, enttäuschte er manche Zuhörer, welche eine Art von Propheten in ihm vermutet hatten, durch die etwas geschniegelte und eitle Art seines Auftretens. Als er nun zu reden begann und zu Beginn den Zuhörern einige Schmeicheleien sagte und für ihr zahlreiches Erscheinen dankte, da warf mir der Steppenwolf einen ganz kurzen Blick zu. Einen Blick der Kritik über diese Worte und über die ganze Person des Redners, oh, einen unvergesslichen und furchtbaren Blick, über dessen Bedeutung man ein ganzes Buch schreiben könnte. Der Blick kritisierte nicht bloß jenen Redner und machte den berühmten Mann durch seine zwingende, obwohl sanfte Ironie zunichte, das war das Wenigste daran. Der Blick war viel eher traurig als ironisch. Er war sogar abgründig und hoffnungslos traurig. Eine stille, gewissermaßen sichere, gewissermaßen schon Gewohnheit und Form gewordene Verzweiflung war der Inhalt dieses Blickes. Er durchleuchtete mit seiner verzweifelten Helligkeit nicht bloß die Person des eitlen Redners, ironisierte und erledigte die Situation des Augenblicks, die Erwartung und Stimmung des Publikums, den etwas anmaßenden Titel der angekündigten Ansprache. Nein, der Blick des Steppenwolfes durchdrang unsere ganze Zeit, das ganze betriebsame Getue, die ganze Streberei, die ganze Eitelkeit, das ganze oberflächliche Spiel einer eingebildeten, seichten Geistigkeit. Ach, und leider ging der Blick noch tiefer, ging noch viel weiter als bloß auf Mängel und Hoffnungslosigkeit unserer Zeit, unserer Geistigkeit, unserer Kultur. Er ging bis ins Herz alles Menschentums. Er sprach beredt in einer einzigen Sekunde den ganzen Zweifel eines Denkers, eines vielleicht Wissenden aus, an der Würde, am Sinn des Menschenlebens überhaupt. Dieser Blick sagte, schau, solche Affen sind wir. Schau, so ist der Mensch. Und alle Berühmtheit, alle Gescheitheit, alle Errungenschaften des Geistes, alle Anläufe zur Erhabenheit, Größe und Dauer im Menschlichen fielen zusammen und waren ein Affenspiel. Ich habe damit weit vorgegriffen und eigentlich gegen meinen Plan und Willen im Grunde schon das Wesentliche über Haller gesagt, während es ursprünglich meine Absicht war, sein Bild nur allmählich im Erzählen meines stufenweisen Bekanntwerdens mit ihm zu enthüllen. Nachdem ich nun denn so vorgegriffen habe, erübrigt es sich noch weit über die rätselhafte Fremdheit Hallers zu sprechen und im Einzelnen zu berichten, wie ich allmählich die Gründe und Bedeutungen dieser Fremdheit, dieser außerordentlichen und furchtbaren Vereinsamung ahnte und erkannte. Es ist besser so, denn ich möchte meine eigene Person möglichst im Hintergrunde lassen. Ich will nicht meine Bekenntnisse vortragen oder Novellen erzählen oder Psychologie treiben, sondern lediglich als Augenzeuge etwas zum Bild des eigentümlichen Mannes beitragen, der diese Steppenwolf-Manuskripte hinterlassen hat. Schon beim allerersten Anblick, als er durch die Glastür der Tante hereintrat, den Kopf so vogelartig reckte und den guten Geruch des Hauses rühmte, war mir irgendwie das Besondere an diesem Mann aufgefallen, und meine erste naive Reaktion darauf war Widerwillen gewesen. Ich spürte meine Tante, die im Gegensatz zu mir ja ganz und gar kein intellektueller Mensch ist, spürte ziemlich genau dasselbe. Ich spürte, dass der Mann krank sei, auf irgendeine Art geistes- oder gemüts- oder charakterkrank, und wehrte mich dagegen mit dem Instinkt des Gesunden. Diese Abwehr wurde im Lauf der Zeit abgelöst durch Sympathie, beruhend auf einem großen Mitleid mit diesem tief und dauernd Leidenden, dessen Vereinsamung und inneres Sterben ich mit ansah. In dieser Periode kam mir mehr und mehr zum Bewusstsein, dass die Krankheit dieses Leidenden nicht auf irgendwelchen Mängeln seiner Natur beruhe, sondern im Gegenteil nur auf dem nicht zur Harmonie gelangten großen Reichtum seiner Gaben und Kräfte. Ich erkannte, dass Haller ein Genie des Leidens sei, dass er im Sinne mancher Aussprüche Nietzsches in sich eine geniale, eine unbegrenzte, furchtbare Leidensfähigkeit herangebildet habe. Zugleich erkannte ich, dass nicht Weltverachtung, sondern Selbstverachtung die Basis seines Pessimismus sei. Denn so schonungslos und vernichtend er von Institutionen und Personen reden konnte, nie schloss er sich aus. Immer war er selbst der Erste, gegen den er seine Pfeile richtete, war er selbst der Erste, den er hasste und verneinte. Hier muss ich eine psychologische Anmerkung einfügen. Obgleich ich über das Leben des Steppenwolfes sehr wenig weiß, habe ich doch allen Grund zu vermuten, dass er von liebevollen, aber strengen und sehr frommen Eltern und Lehrern in jenem Sinne erzogen wurde, der das Brechen des Willens zur Grundlage der Erziehung macht. Dieses Vernichten der Persönlichkeit und Brechen des Willens nun war bei diesem Schüler nicht gelungen. Dazu war er viel zu stark und hart, viel zu stolz und geistig. Statt seine Persönlichkeit zu vernichten, war es nur gelungen, ihn sich selbst hassen zu lehren. Gegen sich selber, gegen dieses unschuldige und edle Objekt, richtet er nun zeitlebens die ganze Genialität seiner Fantasie, die ganze Stärke seines Denkvermögens. Denn darin war er trotz allem durch und durch Christ und durch Märtyrer, dass er jede Schärfe, jede Kritik, jede Bosheit, jeden Hass, dessen er fähig war, vor allem und zuerst auf sich selbst losließ. Was die anderen, was die Umwelt betraf, so machte er beständig die heldenhaftesten und ernstesten Versuche, sie zu lieben, ihnen gerecht zu werden, ihnen nicht weh zu tun. Denn das Liebe deinen Nächsten war ihm ebenso tief eingebläut wie das Hassen seiner selbst. Und so war sein ganzes Leben ein Beispiel dafür, dass ohne Liebe zu sich selbst auch die Nächstenliebe unmöglich ist. Dass der Selbsthass genau dasselbe ist und am Ende genau dieselbe grausige Isoliertheit und Verzweiflung erzeugt wie der grelle Egoismus. Aber es wird nun Zeit, dass ich meine Gedanken hintanstelle und von Wirklichkeiten spreche. Das erste also, was ich über Herrn Haller in Erfahrung brachte, teils durch meine Spionage, teils durch Bemerkungen meiner Tante, bezog sich auf die Art seiner Lebensführung. Dass er ein Gedanken- und Büchermensch war und keinen praktischen Beruf ausübte, war bald zu sehen. Er lag immer sehr lange im Bett, oft stand er erst kurz vor Mittag auf und ging im Schlafrock die paar Schritte von der Schlafkammer zu seinem Wohnzimmer hinüber. Dies Wohnzimmer, eine große und freundliche Mansarde mit zwei Fenstern, sah schon nach wenigen Tagen anders aus als zu der Zeit, da es von anderen Mietern bewohnt gewesen war. Es füllte sich und mit der Zeit wurde es immer voller. An den Wänden wurden Bilder aufgehängt, Zeichnungen angeheftet, zuweilen aus Zeitschriften ausgeschnittene Bilder, die häufig wechselten, eine südliche Landschaft, Fotografien aus einem deutschen Landstädtchen, offenbar der Heimat Hallers, hingen da, farbige leuchtende Aquarelle dazwischen, von denen ich erst spät erfuhr, dass er selbst sie gemalt hatte. Dann die Fotografie einer hübschen jungen Frau oder eines jungen Mädchens. Eine Zeit lang hing ein siamesischer Buddha an der Wand. Er wurde abgelöst durch eine Reproduktion der Nacht von Michelangelo, dann von einem Bildnis des Mahatma Gandhi. Bücher füllten nicht nur den großen Bücherschrank, sondern lagen auch überall auf den Tischen, auf dem hübschen alten Sekretär, auf dem Divan, auf den Stühlen, auf dem Boden herum. Bücher mit eingelegten Papierzeichen, die beständig wechselten. Die Bücher nahmen beständig zu, denn er brachte nicht nur ganze Packen von den Bibliotheken mit, sondern bekam auch sehr häufig Pakete mit der Post. Der Mann, der diese Stube bewohnte, konnte ein Gelehrter sein. Dazu passte auch der Zigarrenrauch, der alles einhüllte, und die überall herumliegenden Zigarrenrest- und Aschenschalen. Ein großer Teil der Bücher jedoch war nicht gelehrten Inhalts. Die große Mehrzahl waren Werke der Dichter aus allen Zeiten und Völkern. Eine Zeit lang lagen auf dem Divan, wo er oft ganze Tage liegen zubrachte, alle 6 dicken Bände eines Werkes herum mit dem Titel »Sophiens Reise von Memel nach Sachsen« vom Ende des 18. Jahrhunderts. Eine Gesamtausgabe von Goethe und eine von Jean-Paul schien viel benutzt zu werden. Ebenso Novalis, aber auch Lessing, Jacobi und Lichtenberg. Einige Dostojewski-Bände staken voll von beschriebenen Zetteln. Auf dem größeren Tisch zwischen den vielen Büchern und Schriften stand häufig ein Blumenstrauß. Dort trieb sich auch ein Aquarellierkasten herum, der aber stets voller Staub war. Daneben die Aschenschalen und, um auch dies nicht zu verschweigen, allerlei Flaschen mit Getränken. Eine strohumflochtene Flasche war meist mit italienischem Rotwein gefüllt, den er in der Nähe in einem kleinen Laden holte. Manchmal war auch eine Flasche Burgunder zu sehen, sowie Malaga. Und eine dicke Flasche mit Kirschgeist sah ich innerhalb recht kurzer Zeit nahezu leer werden. Dann aber in eine Stubenecke verschwinden und ohne dass der Rest sich weiter verminderte, verstauben. Ich will mich über die von mir getriebene Spionage nicht rechtfertigen und gestehe auch offen, dass in der ersten Zeit alle diese Anzeichen eines zwar von geistigen Interessen erfüllten, aber doch recht verbummelten und zuchtlosen Lebens bei mir Abscheu und Misstrauen hervorriefen. Ich bin nicht nur ein bürgerlicher, regelmäßig lebender Mensch, an Arbeit und genaue Zeiteinteilung gewohnt, ich bin auch abstinent und Nichtraucher. Und jene Flaschen in Hallers Zimmer gefielen mir noch weniger als die übrige malerische Unordnung. Wie mit Schlaf und Arbeit, so lebte der Fremde auch in Bezug auf Essen und Trinken sehr ungleichmäßig und launisch. An manchen Tagen ging er überhaupt nicht aus und nahm außer dem Morgenkaffee gar nichts zu sich. Zuweilen fand die Tante als einzigen Rest seiner Mahlzeit eine Bananenschale liegen. Aber an anderen Tagen speiste er in Restaurants, bald in guten und eleganten, bald in kleinen Vorstadtkneipen. Seine Gesundheit schien nicht gut zu sein. Außer der Hemmung in den Beinen, mit denen er oft recht mühsam seine Treppen stieg, schien auch von anderen Störungen geplagt zu sein. Und einmal sagte er nebenbei, er habe seit Jahren nicht mehr richtig verdaut, noch richtig geschlafen. Ich schrieb es vor allem seinem Trinken zu. Später, als ich ihn zuweilen in eines seiner Wirtshäuser begleitete, war ich manchmal Zeuge, wie er rasch und launisch die Weine hinuntergoss, richtig betrunken, aber habe weder ich noch sonst jemand ihn je gesehen. Nie vergesse ich unsere erste, persönlichere Begegnung. Wir kannten einander nur so, wie eben Zimmernachbarn in einem Mietshaus sich kennen. Da kam ich eines Abends aus dem Geschäft nach Hause und fand zu meinem Erstaunen Herrn Haller beim Absatz der Treppe zwischen dem ersten und zweiten Stockwerk sitzen. Er hatte sich auf die oberste Treppenstufe gesetzt und drückte beiseite, um mich vorbeizulassen. Ich fragte ihn, ob er nicht wohl sei, und bot mich an, ihn volls nach oben zu begleiten. Haller sah mich an und ich merkte, dass ich ihn aus einer Art von Traumzustand geweckt hatte. Langsam begann er zu lächeln, sein hübsches und jämmerliches Lächeln, mit dem er mir so oft das Herz schwer gemacht hat. Dann lud er mich ein, mich neben ihn zu setzen. Ich dankte und sagte, ich sei nicht gewohnt, auf der Treppe vor anderer Leute Wohnungen zu sitzen. »Ach ja«, sagte er und lächelte stärker, »Sie haben recht. Aber warten Sie noch einen Augenblick, ich muss Ihnen doch zeigen, warum ich hier ein wenig sitzen bleiben musste.« Dabei deutete er auf den Vorplatz der Wohnung im ersten Stock, wo eine Witwe wohnte. Auf dem kleinen, parkettbelegten Platz zwischen Treppe, Fenster und Glastüre stand ein hoher Mahagonischrank an der Wand mit altem Zinn darauf, und vor dem Schrank am Boden standen auf 2 kleinen niedrigen Ständerchen 2 Pflanzen in großen Töpfen, eine Azalee und eine Araucarie. Die Pflanzen sahen hübsch aus und waren immer sehr sauber und tadellos gehalten. Das war auch mir schon angenehm aufgefallen. »Sehen Sie«, fuhr Haller fort, »dieser kleine Vorplatz mit der Araucarie, der riecht so fabelhaft. Ich kann hier oft gar nicht vorbeigehen, ohne eine Weile Halt zu machen. Auch bei Ihrer Frau Tante duftet es ja gut und herrscht Ordnung und höchste Sauberkeit. Aber der Araucarienplatz hier, Der ist so strahlend rein, so abgestaubt und gewichst und abgewaschen, so unantastbar sauber, dass er förmlich ausstrahlt. Ich muss da immer eine Nase voll einatmen. Riechen Sie es nicht auch? Wie da der Geruch von Bodenwachs und ein schwacher Nachklang von Terpentin zusammen mit dem Mahagoni, den abgewaschenen Pflanzenblättern und allem einen Duft ergibt, einen Superlativ von bürgerlicher Reinheit, von Sorgfalt und Genauigkeit, von Pflichterfüllung und Treue im Kleinen. Ich weiß nicht, wer da wohnt, aber es muss hinter dieser Glastür ein Paradies von Reinlichkeit und abgestaubter Bürgerlichkeit wohnen, von Ordnung und ängstlich rührender Hingabe an kleine Gewohnheiten und Pflichten. Da ich schwieg, fuhr er fort. Glauben Sie bitte nicht, dass ich ironisch spreche. Lieber Herr, nichts liegt mir ferner, als diese Bürgerlichkeit und Ordnung etwa verlachen zu wollen. Es ist ja richtig, ich selbst lebe in einer anderen Welt, nicht in dieser. Und vielleicht wäre ich nicht imstand, auch nur einen Tag lang in einer Wohnung mit solchen Araukarien auszuhalten. Aber wenn ich auch ein alter und etwas ruppiger Steppenwolf bin, so bin doch auch ich der Sohn einer Mutter. Und auch meine Mutter war eine Bürgersfrau und zog Blumen und wacht über Stube und Treppe, Möbel und Gardinen und bemühte sich, ihrer Wohnung und ihrem Leben so viel Sauberkeit, Reinheit und Ordentlichkeit zu geben, als nur immer gehen wollte. Daran erinnert mich der Hauch von Terpentin, daran die Araukarie. Und da sitze ich denn hier und da, sehe in diesen stillen kleinen Garten der Ordnung und freue mich, dass es das noch gibt. Er wollte aufstehen, hatte aber Mühe damit und wies mich nicht ab, als ich ihm dabei ein wenig half. Ich blieb schweigsam, aber ich unterlag, ebenso wie es zuvor meiner Tante ergangen war, irgendeinem Zauber, den der seltsame Mensch zuweilen haben konnte. Wir gingen langsam miteinander die Treppen hinauf und vor seiner Türe, schon die Schlüssel in der Hand, blickte er mir nochmals voll und sehr freundlich ins Gesicht und sagte, »Sie kommen aus Ihrem Geschäft?« »Nun ja, davon verstehe ich nichts. Ich lebe so etwas abseits, etwas am Rande, wissen Sie. Aber ich glaube, Sie haben auch Interesse für Bücher und dergleichen. Ihre Tante sagte mir einmal, dass Sie das Gymnasium absolviert haben und ein guter Grieche waren. Nun, ich habe da heute Morgen einen Satz bei Novalis gefunden, »darf ich Ihnen den zeigen? Sie werden auch Freude daran haben.« Er nahm mich mit in sein Zimmer, wo stark nach Tabak roch, zog ein Buch aus einem der Haufen heraus, blätterte, suchte. »Auch das ist gut, sehr gut«, sagte er. »Hören Sie einmal den Satz. Man sollte stolz auf den Schmerz sein. Jeder Schmerz ist eine Erinnerung unseres hohen Ranges.« »Fein. 80 Jahre vor Nietzsche. Aber das ist nicht der Spruch, den ich meinte. Warten Sie, da habe ich ihn. Also, die meisten Menschen wollen nicht eher schwimmen, als bis sie es können. Ist das nicht witzig? Natürlich wollen sie nicht schwimmen. Sie sind ja für den Boden geboren, nicht fürs Wasser. Und natürlich wollen sie nicht denken. Sie sind ja fürs Leben geschaffen, nicht fürs Denken. Ja, und wer denkt, wer das Denken zur Hauptsache macht, der kann es zwar darin weit bringen, aber hat doch eben den Boden mit dem Wasser vertauscht. Und einmal wird er ersaufen. Er hatte mich nun eingefangen und interessiert. Und ich blieb eine Weile bei ihm. Und von da an kam es nicht selten vor, dass wir auf der Treppe oder auf der Straße, wenn wir uns trafen, ein wenig miteinander sprachen. Dabei hatte ich im Anfang, ebenso wie bei der Araukarie, immer ein wenig das Gefühl, dass er mich ironisiere. Aber es war nicht so. Er hatte vor mir wie vor der Araukarie geradezu Hochachtung. Er war von seiner Vereinsamung, seinem Schwimmen im Wasser, seiner Entwurzelung so bewusst überzeugt, dass tatsächlich und ohne jeden Hohn zuweilen der Anblick einer alltäglichen bürgerlichen Handlung, die Pünktlichkeit zum Beispiel, mit der ich zu meinen Bürostunden ging, oder der Ausspruch eines Dienstboten oder Trambahnschaffners, ihn begeistern konnte. Zuerst erschien mir das recht lächerlich und übertrieben, so eine Herren- und Bummlerlaune, eine spielerische Sentimentalität. Aber mehr und mehr musste ich sehen, dass er in der Tat unsere kleine bürgerliche Welt aus seinem luftleeren Raume, aus seiner Fremdheit und Steppenwolfigkeit heraus geradezu bewundert und liebte, als das Feste und Sichere, als das ihm Ferne und Unerreichbare, als die Heimat und den Frieden, zu denen ihm kein Weg gebahnt war. Er zog vor unserer Zugängerin, einer braven Frau, den Hut, jedes Mal mit einer wahren Ehrfurcht. Und wenn meine Tante sich einmal mit ihm ein wenig unterhielt oder ihn auf eine Reparaturbedürftigkeit an seiner Wäsche, auf einen hängenden Knopf an seinem Mantel aufmerksam machte, Dann hört er mit einer merkwürdigen Aufmerksamkeit und Wichtigkeit zu, als gäbe er sich eine unsägliche und hoffnungslose Mühe, durch irgendeinen Spalt in diese kleine friedliche Welt einzudringen und dort heimisch zu werden, sei es auch nur für eine Stunde. Schon bei jenem ersten Gespräch bei der Araucarie nannte er sich den Steppenwolf, und auch dies befremdete und störte mich ein wenig. Was waren das für Ausdrücke? Aber ich lernte den Ausdruck nicht nur durch Gewöhnung gelten zu lassen, sondern bald nannte ich den Mann bei mir selbst, in meinen Gedanken, nie mehr anders als den Steppenwolf und wüsste auch heute noch kein treffenderes Wort für diese Erscheinung. Ein zu uns in die Städte und ins Herdenleben verirrter Steppenwolf. Schlagender konnte kein anderes Bild ihn zeigen. Seine scheue Vereinsamung, seine Wildheit, seine Unruhe, sein Heimweh und seine Heimatlosigkeit. Einmal konnte ich ihn einen ganzen Abend lang beobachten, in einem Symphoniekonzert, wo ich ihn zu meiner Überraschung in meiner Nähe sitzen sah, ohne dass er mich bemerkte. Erst wurde Händel gespielt, eine edle und schöne Musik, aber der Steppenwolf saß in sich versunken und ohne Anschluss, weder an die Musik noch an seine Umgebung. Unzugehörig, einsam und fremd saß er, mit einem kühlen, aber sorgenvollen Gesicht vor sich niederblickend. Dann kam ein anderes Stück, eine kleine Symphonie von Friedemann Bach. Und auch da war ich ganz erstaunt zu sehen, wie nach wenigen Takten mein Fremdling anfing zu lächeln und sich hinzugeben. Er sank ganz in sich hinein und sah wohl 10 Minuten lang so glücklich versunken und in gute Träume verloren aus, dass ich mehr auf ihn als auf die Musik achtete. Als das Stück zu Ende war, erwachte er, setzte sich gerader, machte Miene aufzustehen und schien gehen zu wollen, blieb aber dann doch sitzen und hörte auch das letzte Stück noch an. Es waren Variationen von Reger, eine Musik, die von vielen als etwas lang und ermüdend empfunden wurde. Und auch der Steppenwolf, der anfangs noch aufmerksam und gutwillig zugehört hatte, fiel wieder ab. Er steckte die Hände in die Taschen und sank wieder in sich hinein, diesmal aber nicht glücklich und träumerisch, sondern traurig und schließlich böse. Sein Gesicht war wieder fern, grau und erloschen. Er sah alt, krank und unzufrieden aus. Nach dem Konzert sah ich ihn auf der Straße wieder und ging hinter ihm her. In seinen Mantel verkrochen, schritt er unlustig und müde in der Richtung nach unserem Viertel davon. Vor einem kleinen altmodischen Wirtshaus aber blieb er stehen, sah unschlüssig auf die Uhr und ging dann hinein. Ich folgte einem augenblicklichen Gelüste und ging ihm nach. Da saß er an einem kleinbürgerlichen Wirtstisch. Wirtin und Kellnerin begrüßten ihn als bekannten Gast und ich grüßte und setzte mich zu ihm. Eine Stunde saßen wir dort und während ich 2 Gläser Mineralwasser trank, ließ er sich einen halben und dann noch einen Viertelliter Rotwein geben. Ich sagte, dass ich im Konzert gewesen sei, aber er ging nicht darauf ein. Er las die Etikett meiner Wasserflasche und fragte, ob ich keinen Wein trinken wolle, zu dem er mich einlade. Als er hörte, dass ich nie Wein trinke, machte er wieder sein hilfloses Gesicht und sagte: »Ja, da haben Sie recht. Ich habe auch jahrelang enthaltsam gelebt und auch lange Zeit gefastet. Aber zurzeit stehe ich wieder im Zeichen des Wassermann, einem dunklen und feuchten Zeichen.« Als ich nun scherzend auf diese Anspielung einging und andeutete, wie unwahrscheinlich es mir sei, dass gerade er an Astrologie glaube, da nahm er wieder den zu höflichen Ton an, der mich oft verletzt, und sagte: »Ganz richtig, auch an diese Wissenschaft kann ich leider nicht glauben.« Ich ging und empfahl mich, und er kam erst sehr spät in der Nacht nach Hause. Aber sein Schritt war der gewohnte. Und wie immer ging er nicht zugleich zu Bett, ich hörte das als Zimmernachbar ja genau, sondern hielt sich wohl eine Stunde bei Licht in seinem Wohnzimmer auf. Auch einen anderen Abend habe ich nicht vergessen. Da war ich allein zu Hause, die Tante war nicht da, und es läutete an der Haustür. Und als ich öffnete, stand da eine junge, sehr hübsche Dame. Als sie nach Herrn Haller fragte, erkannte ich sie. Es war die auf der Fotografie in seinem Zimmer. Ich zeigte ihr seine Tür und zog mich zurück. Sie blieb eine Weile oben, bald darauf aber hörte ich sie miteinander die Treppe hinab und ausgehen, lebhaft und sehr vergnügt in scherzendem Gespräch. Ich war sehr erstaunt, dass der Einsiedler eine Geliebte habe und eine so junge, hübsche und elegante. Und alle meine Vermutungen über ihn und sein Leben wurden mir wieder ungewiss. Aber eine kleine Stunde später kam er schon wieder nach Hause. Allein, mit schwerem, traurigem Schritt, mühte sich die Treppe hinauf und schlich dann stundenlang in seinem Wohnzimmer leise auf und ab, richtig wie ein Wolf im Käfig geht. Die ganze Nacht bis fast zum Morgen war Licht in seinem Zimmer. Ich weiß über dieses Verhältnis gar nichts und will nur hinzufügen, Noch einmal sah ich ihn mit jener Frau zusammen in einer Straße der Stadt. Sie gingen Arm in Arm und er sah glücklich aus. Ich wunderte mich wieder, wie viel Anmut, ja Kindlichkeit sein versorgtes, einsames Gesicht gelegentlich haben konnte. Und begriff die Frau und begriff auch die Teilnahme, die meine Tante für diesen Mann hatte. Aber auch an jenem Tage kam er abends traurig und elend nach Hause. Ich traf ihn an der Haustür an. Er hatte wie manches Mal unterm Mantel die italienische Weinflasche bei sich und saß mit ihr die halbe Nacht in seiner Höhle oben. Er tat mir leid, aber was war das auch für ein trostloses, verlorenes und wehrloses Leben, das er führte? Nun, es ist genug geplaudert. Ich bedarf weiter keiner Berichte und Schilderungen, um zu zeigen, dass der Steppenwolf das Leben eines Selbstmörders führte. Aber dennoch glaube ich nicht, dass er sich das Leben genommen hat. Damals, als er unversehens und ohne Abschied, aber nach Bezahlung aller Rückstände, unsere Stadt eines Tages verließ und verschwunden war. Wir haben nie mehr etwas von ihm gehört und bewahren auch immer einige Briefe auf, die noch für ihn ankamen. Zurück ließ er nichts als sein Manuskript, das er während seines hiesigen Aufenthaltes geschrieben hat und das er mit wenigen Zeilen mir zueignete, mit dem Bemerken, ich könne damit machen, was ich wolle. Es war mir nicht möglich, die Erlebnisse, von denen Hallers Manuskript erzählt, auf ihren Gehalt an Realität nachzuprüfen. Ich zweifle nicht daran, dass sie zum größten Teil Dichtung sind. Nicht aber im Sinne willkürlicher Erfindung, sondern im Sinne eines Ausdrucksversuches, der tief erlebte seelische Vorgänge im Kleide sichtbarer Ereignisse darstellt. Die zum Teil fantastischen Vorgänge in Hallers Dichtung stammen vermutlich aus der letzten Zeit seines hiesigen Aufenthaltes, und ich zweifle nicht daran, dass ihnen auch ein Stück wirklichen äußeren Erlebens zugrunde liegt. In jener Zeit zeigte unser Gast in der Tat ein verändertes Benehmen und Aussehen, war sehr viel außer Hause, zuweilen noch ganze Nächte. Und seine Bücher lagen unberührt. Die wenigen Male, die ich ihn damals antraf, schien er auffallend lebendig und verjüngt, einige Male geradezu vergnügt. Gleich darauf folgte allerdings eine neue schwere Depression. Er blieb tagelang im Bett, ohne Essen zu begehren. Und in jene Zeit fiel auch ein außerordentlich heftiger, ja brutaler Zank mit seiner wieder aufgetauchten Geliebten, der das ganze Haus revoltierte und für welchen Haller tags darauf meine Tante um Entschuldigung gebeten hat. Nein, ich bin davon überzeugt, dass er sich nicht das Leben genommen hat. Er lebt noch, er geht irgendwo auf seinen müden Beinen die Treppen fremder Häuser auf und ab, starrt irgendwo auf blankgescheute Parkettböden und auf sauber gepflegte Araukarien, sitzt Tage in Bibliotheken und Nächte in Wirtshäusern oder liegt auf einem gemieteten Kanapee, hört hinter den Fenstern die Welt und die Menschen leben und weiß sich ausgeschlossen, tötet sich aber nicht, denn ein Rest von Glaube sagt ihm, dass er dies Leiden, dies böse Leiden in seinem Herzen zu Ende kosten und dass dies Leiden es sei, woran er sterben müsse. Ich denke oft an ihn. Er hat mir das Leben nicht leichter gemacht. Er hatte nicht die Gabe, das Starke und Frohe in mir zu stützen und zu fördern. Oh, im Gegenteil, aber ich bin nicht er und ich führe nicht seine Art von Leben, sondern das meine, ein kleines und bürgerliches, aber gesichertes und von Pflichten erfülltes. Und so können wir seiner in Ruhe und Freundschaft denken, ich und meine Tante, welche mehr über ihn zu sagen wüsste als ich, aber das bleibt in ihrem gütigen Herzen verborgen.